Wenn ihr sie nicht versüßtet, die Schmach, die mich bedroht, wohl ewig fern. Du sprichst von Schmach? Vergebt mir dieses Wort. Doch spreche ich, wie ich fühle. Ich bin fremd in eurer Welt. Und wie die meine euch erschrecken würde, wenn ihr sie betretet, so ängstigt mich die eurige. Mir deucht, ich hätte hier nicht geboren werden können und soll hier leben. Ist der Himmel immer so blau? Nicht immer, doch die meiste Zeit. Wir kennen gar kein Blau als das des Auges und das nur im Verein mit rotem Haar und einem Milchgesicht. Und ist es immer so still hier in der Luft? Zuweilen steigen auch Wetter auf. Dann wird's bei Tage Nacht und Blitz und Donner rasen. Käme das nur heute noch, mir wär's wie Heimatgruß. Ich kann mich nicht an so viel Licht gewöhnen. Es tut mir weh. Mir ist's, als ging ich nackt, als wäre kein Gewand hier dicht genug. Ich bitt euch alle, nehmt mich für ein Kind. Ich werde schneller wachsen als ein anderes, doch bin ich jetzt nicht mehr. Mein Sohn, wenn sie zu herb ist gegen dich, lass ihr nur Zeit. Bei dem Geschrei der Krähen und Raben, die sie hörte, konnte sich ihr Herz nicht öffnen. Doch es wird geschehen bei Lerchenruf und Nachtigallenschlag. So spricht der Spielmann, wenn er's Fieber hat und junge Hunde streichelt. Sei's darum. Der Jungfrau gönne Zeit, sich zu besinnen. Die Fürstin aber halte gleich beim Wort. Sie ist die Deine durch das Recht der Waffen. So greife zu. Kaplan! Ich folg dir gern! Halt, Gunther, halt! Was hast du mir gelobt? Kriemhild, darf ich den Gatten für dich wählen? Mein Herr und Bruder, füg es, wie du magst. So bitte ich dich, inmitten meiner Sippen, löse einen Eid für mich und sie und reiche dem edlen Siegfried deine Hand. Ich kann nicht reden, wie ich möchte, wenn ich dir ins Antlitz sehe. Und von meinem Stottern hast du vorhin wohl schon genug gehabt. Drum frage ich dich, wie jeder Jäger fragt, nur dass ich nicht dabei vom Hut die Federn herunterblase. Jungfrau, willst du mich? Doch, dass dich nicht die Einfalt selbst besteche und du nicht völlig unberaten seist, so lass dir noch vor Ja und Nein vermelden, wie meine Mutter mich zu schelten pflegt. Sie sagt, ich sei zwar stark genug, die Welt mir zu erobern, aber viel zu dumm, den kleinsten Maulwurfshügel zu behaupten. Und wenn ich nicht die Augen selbst verlöre, so leg's allein an der Unmöglichkeit. Auch magst du ihr das eine, will ich glauben. Das andere aber werde ich widerlegen. Denn wenn ich dich nur erst erobert habe, so soll man sehen, wie ich behaupten kann. Nun denn noch einmal. Kriemhild, willst du mich? Du lächelst, Mutter. Oh, ich habe nicht vergessen, was ich träumte. Und der Schauder ist nicht entflohen. Er warnt mich mehr als je. Doch eben darum sage ich mutig Ja. Kriemhild! Was willst du? Mich als Schwester dir beweisen. Jetzt? Worin? Wie darfst du's wagen, Siegfried, die Hand nach ihr, nach einer Königstochter nur auszustrecken, da du doch Vasall und Dienstmann bist? Wie? Kamst du nicht als Führer und gingst als Bote? Er ist der erste aller Recken. Dafür weis ihm den ersten Platz an deinem Throne an. Er ist an Schätzen reicher als ich selbst. Pfui, gibt ihm das ein Recht auf deine Schwester? Er hat mir 1000 Feinde schon erschlagen. Der Held, der mich besiegte, dankt ihm das. Er ist ein König wie ich selbst. Und stellte doch zu den Knechten sich. Dass ich mich gleich als König hier erweise, so schenk ich, Kriemhild, dir den Nibelungenhort. Wie kannst du's dulden, Gunther? Dies Rätsel will ich dir lösen, wenn du mein geworden bist. Nie werd ich's, ehe ich dein Geheimnis weiß. So willst du mich durchaus nicht Mutter nennen? Verschieb es nicht zu lange, ich bin alt. Auch trug ich manches Leid. Ich folge ihm zur Kirche, wie ich schwur, und werde dir mit Freuden Tochter, aber ihm nicht Weib. Beschwichtge sie. Was braucht es mein dazu? Wenn er sie einmal überwunden hat, so wird's ihm auch das zweite Mal gelingen. Doch ist sein Recht der Magd, dass sie sich sträubt. Zum Dom!

Es kann der Arm sogar das Herz durchbohren. Doch sicher ist es seine letzte Tat. Mein Weib. Mein armes, ahnungsvolles Weib. Wie wirst du's tragen? Wenn der König Gunther noch irgend lieb und treu zu üben denkt, so üb er sie an dir. Doch besser gehst du zu meinem Vater. Hörst du mich, Kriemhild? Jetzt schweigt er, aber jetzt ist's kein Verdienst. Was sagen wir? Das Dümmste. Spricht von Schächern, die ihn im Tanner schlugen. Keiner wird's zwar glauben, doch es wird auch keiner, denke ich, uns Lügner nennen. Wir stehen wieder da, wo niemand Rechenschaft von uns verlangt und sind wie Feuer und Wasser. Du, mein König, hast nichts befohlen, das erinnere dich. Ich hafte ganz allein. Nun fort mit ihm! Es ist noch viel zu früh. Mich hat mein Blut geweckt und nicht der Hahn, den ich so deutlich zu hören glaubte. Ach, noch erlosch kein Stern. Zur Messe ist's gewiss noch eine Stunde. Ach, heute sehne ich mich nach dem Gebet im Dom. Schon auf, Kriemhild? Das wundert mich von dir. Du pflegst dir erst des Morgens einzuschlafen und auf dein Mutterrecht von deiner Tochter geweckt zu werden, wie sie einst von dir dich zu verlassen. Heute konnte ich nicht. Es war zu laut. Hast du das auch bemerkt? Ja, wie von Männern, wenn sie stille sind. So irrt dich nicht. Das hält den Odem an, doch dafür fällt ein Schwert. Das geht auf Zehen und stößt den Ofen um. Das schweigt den Hund und tritt ihm auf den Fuß. Sie sind vielleicht zurück? Die Jäger? Einmal kam's mir vor, als ob man bis an meine Tür sich schliche. Da dachte ich, Siegfried sei's. Und gabst du ihm ein Zeichen, dass du wartest? Nein. So kann er's auch gewesen sein. Nur wäre das doch fast zu schnell. So will mich's auch bedünken. Auch hat er nicht geklopft. Heiliger Gott! Was ist's? Was gibt's? Ich wäre fast gefallen. Und darum dies Geschrei? Ein toter Mann! Was? Ein toter Mann liegt vor der Tür! Oh. So ist's auch, mein Gemahl. Siegfried! Mord und Tod! Auf! Auf, was fehlt? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ärmstes Weib! Das riecht Blut hin! Und Hagen hat's getan! Oh, oh Mutter! Mutter, warum gebarst du mich? Oh, Siegfried, teures Haupt, ich küsse dich und such nicht erst den Mund. Jetzt ist er überall. Du kannst nicht wehren, sonst tätest du es vielleicht. Denn diese Lippen, oh, es tut zu weh. Mein Sohn. Was ist geschehen? Ich möchte selber weinen. Der Zufall hat des Schächers Speer gelenkt, dass er die Stelle traf. So können Riesen durch Kinder fallen. Steh nun auf. Kriemhild. Noch eine Trennung? Nein. Ich fass ihn so, dass ihr mich mitbegraben oder mir ihn lassen müsst. Ich hab den Lebenden nur halb umarmt. Das lerne ich jetzt am Toten. Ich küsst ihn noch nicht einmal auf die Augen. Alles neu. Wir glaubten, Zeit zu haben. Komm, mein Kind. Er kann doch so im Staub nicht liegen bleiben. Das ist wahr. Bringt alles her. Vergiss die Blume nicht, er liebt sie. Reißt alle ab. Sogar die Knospen derer, die noch kommen. Wem blühten sie wohl noch? Das tut hinein in seinen Sarg. Mein Brautkleid ganz zu oben und legt ihn sanft darauf. Ich decke ihn mit mir selber zu. Ihr tut kein Mensch mehr weh. Die Mörder da? Hinweg, damit er nicht aufs Neue blute. Nein, nein, heran! Kommt das arme Blut? Mutter, sieh hin. Ich kann nicht. Nein, so sind's nur noch die Hehler. Und der Täter fehlt. Ist Hagen Tronje hier, so tret er vor. Ich spreche ihn frei und reiche ihm die Hand. Mein Kind. Geh nur hinüber zu Brunhild. Sie isst und trinkt und lacht. Es waren Schächer. Ich kenne sie. Hör doch nun. Wir hatten uns im Wald verteilt. Es war sein eigener Wunsch. Auch ist es Brauch. Und fanden ihn im Sterben, als wir zusammentrafen. Fandet ihr? Was sprach er da? Ein Wort. Sein letztes Wort. Ich will dir glauben, wenn du's sagen kannst und wenn's kein Fluch ist. Aber hüte dich, denn leichter wächst dir aus dem Mund die Rose, als du's ersinnst, wenn du es nicht gehört. Du logst! Dir zeugen die ehrenwertesten Recken. In den Dom! Stell dich dort mit allen deinen Sippen zur Totenprobe ein!

Das hätte ich auch gehalten. Um ihn selbst zu schlachten, nicht? Zu strafen. Unerhört! Barthier, solange Himmel und Erde stehen, durch Mord gestraft. Den Recken hätte ich gefordert. Allein er war vom Drachen nicht zu trennen. Und Drachen schlägt man tot. Warum begab sich der stolze Held auch in des Lindwurms Hut? Des Lindwurms Hut? Er muss ihn erst erschlagen. Und in dem Lindwurm schlug er alle Welt. Den Wald mit allen seinen Ungeheuern. Und jeden Recken, der den grimmigen Drachen aus Furcht am Leben ließ. Dich selber mit! Man wird von ihm und seinem Adel sprechen, solange Menschen auf der Erde leben. Und ganz so lange auch von deiner Schmach! Es sei darum! Der Balmung ist ihm nichts mehr nutze. Zum Mord, den Raub. Ich bitte um Gericht! Gedenke dessen, der am Kreuz vergab. Gericht! Gericht! Und wenn's der König weigert, so ist er selbst mit diesem Blut bedeckt. Halt ein! Du wirst dein ganzes Haus verderben. Es mag geschehen! Gefällt es euch, hochedler Rüdiger, so mögt ihr eures Auftrags euch entledigen, denn die Burgunden sind um mich vereint. So werb ich denn im Namen meines Herrn, der überall gebietet und befiehlt und nun vor euch als Bittender erscheint, um Kriemhild, deine königliche Schwester. Wenn du von deinem königlichen Herrn vermelden kannst, dass ihr nur selten bittet, so merkt dir auch, dass wir nur selten danken. Doch Etzel hat den dunklen Heunenthron so hoch erhöht und seinen wilden Namen so manchem Völkerrücken eingekerbt, dass ich mich gern erhebe. Und dir sage, wir danken ihm und fühlen uns geehrt. Und welche weitere Antwort bringe ich ihm? Wenn wir nicht die Trompeten schallen lassen und die Johannesfeuer vor der Zeit auf allen Bergen weit und breit entzünden, so glaube nicht, dass unser Fürstenstolz den Ausbruch unseres Jubels unterdrückt und dass wir mehr verlangen, als du bietest. Das weißt du wohl, dass Kriemhild Witwe ist. Wie Etzel Witwer? Ja. Und eben dies verbirgt den Bund der beiden Heil und Segen und gibt ihm Weihe, Adel und Bestand. Sie suchen nicht wie ungeprüfte Jugend im ersten Rausch ein unbegrenztes Glück, sie suchen nur noch Trost. Und wenn Kriemhild den neuen Gatten auch mit Tränen küsst und ihn ein Schauder fasst in ihren Armen, so denkt sich jedes still, das gilt den Toten und hält das andere doppelt wert darum. So sollte es sein. Doch trotz der langen Frist, die seit dem unglückseligen Tag verstrich, der ihr den Gatten raubte, mir den Bruder, weilt meine Schwester bis zur Stunde mehr an ihres Siegfrieds Gruft im Kloster Lorsch als unter uns. Sie meidet jede Freude so ängstlich wie ein anderer Missetat. Und wär's auch nur ein Blick ins Abendrot oder aufs Blumenbeet zur Zeit der Rosen. Wie schlösse sie den neuen Ehebund? Ist's euch genehm und werdet ihr gestatten, dass ich ihr selbst die Wünsche meines Herrn zu Füßen legen darf? Wir gönnen ihr das neue Glück und uns die neue Ehre und werden über alles andere euch bescheiden, wenn wir Rat gehalten haben. Fürs Erste nehmt noch einmal unseren Dank. Nicht um die Welt! Warum nicht, wenn sie will? Wenn sie nicht wollte, könntest du sie zwingen. Denn auch der Witwerhand vergibst du frei. Doch eher ließ ich sie in Ketten schmieden, als zu den Heunen ziehen. Und warum das? Und warum das? Die bloße Frage schon macht mich verrückt. Habt ihr denn kein Gedächtnis? Muss ich dich erst erinnern, was geschah? Vergiss nicht. Deine Mutter, Gleisnerei, sie weiß es längst. Ei, wenn sie mir die Hand seit unserer Jagd nicht einmal wieder reichte, so hat sie dich ja auch wohl nicht geküsst. So ist's. Und da du selbst in deinem Trotz den dünnen Nebel zu zerblasen wagst, der das Geheimnis unseres Hauses deckt, da du das kümmerliche Grün zertrittst, das diese blutige Gruft besponnen hat, und mir die Knochen in das Antlitz schleuderst, da du den letzten Rest von Scham erstickst und höhnend auf die giftige Ernte zeigst, die aufgeschossen ist aus deiner Saat, so hab's denn auch, dass ich einmal die Brust mir lüfte und dass ich dich und deinen Rat verfluche und dir schwöre, wäre ich nicht so jung gewesen, nimmer hättest du mich so arg betört. Und jetzt würde ich dir mit Abscheu das verbieten, was ich damals aus Schwachheit nicht aus Hass geschehen ließ. Ich glaub's, denn jetzt ist Brunhild längst dein Weib. Mein Weib? Jawohl. Sie ist so weit mein Weib, als sie mir wert, ein anderes zu nehmen, doch sonst... Gibt's ein Geheimnis hier für mich? Kann sein. Wie sie uns nach der Tat empfing, als ich den ersten Becher Weins hier brachte, das weißt du wohl noch selbst. Sie fluchte uns noch grauenvoller, als Kriemhild uns fluchte und loderte in Flammen auf wie nie, seit sie dem Kampf erlag. Sie brauchte Zeit, um sich hineinzufinden. Als ich sie nun mahnte, dass sie selbst es ja geboten, goss sie den Wein mir ins Gesicht und lachte... wie ich die Menschheit noch nicht lachen hörte. War's so, sonst straf mich Lügen. Allerdings. Dann aber fiel sie um und alles war für immer aus. Jawohl. So völlig aus. Als hätte sie ihre ganze Ewigkeit in diesem einzigen kurzen Augenblick durch ihren Feuerfluch vorausverzehrt. Denn nur als Tote stand sie wieder auf. Als Tote? Ja, obgleich sie isst und trinkt und in die Runen stiert. Du hattest recht. Nur Siegfried war im Weg. Ich glaubte, nein. Das mildste Wort entlockt dir nie ein Lächeln. Und hätte ich's Volkers frischem Liedermund in einer goldenen Stunde abgefangen, das härteste noch minder eine Träne. Sie kennt den Schmerz und auch die Lust nicht mehr. Stumpf blickt sie drein, als wäre ihr Blut vergraben. Steht es so? Du wunderst dich, dass du's erst jetzt erfährst. Ich trug das alles still. Doch heute hast du selbst das Licht ja auf den Tisch gestellt. Nun reiß die Augen auf und sieh dich um. Im Hause Groll und Zwiespalt, draußen Schmach. Entdeckst du mehr in irgendeinem Winkel, so zeig mir deinen Fund. Ein andermal. Doch von der Schmach kann diese Werbung uns erlösen. Und so wahr ein Schwan sich taucht, wenn er das klare Wasser vor sich sieht, und sich den Staub aus dem Gefieder wäscht. So wahr auch will ich dieses Werk betreiben, wie ich noch nichts auf dieser Welt betrieb. Mein König, eins von beiden kann nur sein. Entweder liebte Kriemhild ihren Gatten wie nie ein Weib den ihren noch geliebt. Ich bin der Letzte, der dir dies bestreitet. Ich kenne Unterschied. Dann muss sie uns auch hassen, wie ein Weib noch niemals hasste. Uns? Dich vielleicht? Sie unterscheidet wohl. Und wenn sie uns so hasst, so muss sie brennen, es darzutun. Denn selbst die Liebe ist so gierig nicht nach Kuss und nach Umarmung, wie grimmiger Hass nach Mord und Blut und Tod. Und wenn der Liebe langes Fasten schadet, so wird der Hass nur immer hungriger. Du kannst es wissen. Ja, ich weiß es auch. Und darum warne ich dich. Wir sind versöhnt. Versöhnt. Nun bei den namenlosen Göttern. Wenn ich dein Mann, dein treuster Mann nicht wäre, wenn jeder Tropfen meines Blutes nicht so für dich pochte, wie das ganze Herz der übrigen, wenn ich, was du erst fühlst, wenn es dich trifft, nicht immer vorempfände und tiefer oft wie du in Wirklichkeit. Jetzt würde ich schweigen und nicht einmal lachen. Denn selbst die Warnung, die im Hohn noch liegt, verdient solch eine Rede nicht. Versöhnt! Ja, ja, sie bot die Wange endlich dar. Doch damit war die Rechnung nicht zerrissen. Nein, die Versöhnung kam als neuer Posten hinzu. Und nur noch größer war die Schuld. Du denkst von meiner Tochter wie von dir. Du kennst mich schlecht. Zeig mir das Land, wovon kein Weg zurück in unseres führt. Ich will's für sie erobern und ihr den Thron erbauen, so hoch sie mag. Nur gebt ihr keine Waffen, muss ich raten, wenn sie euch selbst damit erreichen kann. Glaubt ihr, ich habe ihr den Hort geraubt, um ihr aufs Neue weh zu tun? Ich tat's nur, weil es nötig war. Sie hätte ein Heer damit erworben. Sie ein Heer? Sie dachte nicht daran. Noch nicht, ich weiß. Sie füllte links und rechts die offenen Hände mit Siegfrieds Gold und kümmerte sich nicht, ob einer einmal oder zehnmal kam. Das war das Mittel, Freunde zu erwerben und zu erhalten. Das geschah allein zu Siegfrieds Angedenken. Und man wird auf dieser Welt das Bild nicht wiedersehen, wie sie in ihrem schwarzen Trauerkleid das schöne, stille Auge immer feucht, die Edelsteine und das rote Gold verteilte unter die Verlangenden und es nicht selten wusch mit ihren Tränen. Der höchste Jammer, vom Geschick erlesen, des höchsten Glückes Spender hier zu sein. Dies meinte ich eben. Ja, es war ein Bild, den Stein zu rühren. Und da Wohltat drückt und jeder, um die Last sich zu erleichtern, auf irgendeine Art zu danken wünscht, so hätte von den vielen Tausenden, die sich allmählich um sie sammeln mussten, zuletzt wohl einer sie gefragt, was weinst du? Um auf den kleinsten Wink das Schwert zu ziehen und den zu rächen, der den Wurm erschlagen und auch den reichen Hort ins Land gebracht. Und diesen Wink, den hätte Kriemhild je gegeben, glaubst du? Ist sie nicht ein Weib? Bin ich nicht ihre Mutter? Ist der König ihr Bruder nicht? Und sind ihr Gerenut und Gisel hier nicht wert bis diesen Tag? Mir ist, als ob ich Siegfried reden hörte. Die Raben kreisen warnend um ihn her. Er aber denkt, ich bin bei meinem Schwäher und wirft sie mit dem Fuchs und jagt sie fort. Ei, was? Es fragt sich nur, aus welchem Mund vernimmt sie wohl das erste Wort am liebsten? Mutter. Aus deinem, denke ich. Sprich mit ihr. Kriemhild, ich hab dir was zu sagen. Ich hab so oft mich über alte Leute gewundert, dass sie so an Tieren hängen. Jetzt tue ich's selbst. Schon wieder deine Hand im Weizenkorb. Du weißt, ich bin dazu noch eben reich genug. Und hab sie gern. Sie sind mit mir zufrieden. Jedes kann entfliehen, sobald es will, denn offen steht der Käfig wie das Fenster. Doch sie bleiben. Wie sollte ich sie nicht lieben? Nur tust du Menschen weh. Denn uns entziehst du, was du an sie verschwendest. Und wir sind doch mehr als sie. Wer weiß das? Ist von Menschen, dem edlen Siegfried, einer nachgestorben? Nicht einmal ich. Doch wohl, sein treuer Hund. Kind. Der verkroch sich unter seinem Sarg und biss nach mir, da ich ihm Speise bot, als wollte ich ihn zur Missetat verleiten. Ich flucht und schwur. Doch aß ich hinterher. Vergib mir, Mutter. Aber unter Menschen, da ging es mir wohl zu schlecht, dass ich nicht versuchen sollte, ob der wilde Wald nicht bessere Arten birgt. Und ich glaub's. Der grimmige Leu verschont den Schlafenden.

Das große Rad der Welt wird umgehängt, vielleicht gar ausgetauscht. Und keiner weiß, was kommen soll. Wie das? Ich saß einst eine Nacht am Nixenbrunnen und wusste selbst nicht, wo ich war. Da habe ich gar viel erlauscht. Was denn? Wenn 1000 Jahre abgelaufen sind, kommt jedes Mal ein Jahr. Und in dem Jahre ein Tag. Und in dem Tage eine Stunde. Und in der Stunde noch ein Augenblick. Wer diesen trifft, der zeugt ein Riesenkind und wäre selbst ein Zwerg. War das der Fall mit Siegfried? Kennst du seinen Vater nicht? Dann werden alle Tiere plötzlich schwach. Der Leue schrumpft zum Bären ein, obgleich er die Gestalt behält. Der Bär zum Wolf und so herab. Der Knabe aber saugt ihr bestes Mark und bricht schon in der Wiege das Eis wie der stärkste Mann des Holz. Das sah ich selbst. Es ist, als ob die Welt in ihrem tiefsten Grunde aufgewühlt, die Form verändert. Das Vergangene ringt aus dem Grabe und das Künftige drängt zur Geburt. Das Gegenwärtige aber setzt sich zur Wehre. Das hört ich auch. Man sagt, es gibt ein großes Sternenjahr, das über alles menschliche Gedächtnis hinaus in langen Pausen wiederkehrt. Dann sollen, so wie Tier und Pflanze jetzt, die Arten selbst vergehen und sich erneuern, ja, die Planeten ihren Stand vertauschen und Sonne und Erde ihre Rollen wechseln. Das trifft. Denn stören kann man's. Und ich glaube fest, man hat es jetzt gestört. So wie der Knabe empfangen ist, wird ihm die Braut geweckt, mit der er Wunderkinder zeugen soll. Das tun die toten Götter. Diese dürfen ein Mägdlein, das denselben Augenblick verschied im Arm der Mutter, neu beleben und ihm vererben, was sie selbst besaßen. Und solch ein Mägdlein, glaube ich, war Brunhild. Wenn diese beiden sich vermählen, kommt ein anderes Geschlecht und droht der Menschheit mit dem Untergang. Dann aber regt auch die sich wie noch nie und eine zweite Braut, mit jedem Reiz geschmückt, den je ein Weib besessen hat, tritt mit der ersten in den Kampf. Wenn sie den Sieg behält, so ist die Welt gerettet und rollt aufs Neue 1000 Jahre fort. Doch sind die drei dem Tode auch geweiht. Und immer kleiner wird das irdsche Maß. Du hörst ein Wort und kannst es nicht verstehen. Du siehst ein Bild und weißt es nicht zu deuten. Und erst wenn was geschieht, besinnst du dich, dass dir Stinarne schon vor Jahren, Tagen Schattentänzen vorgegaukelt hat. Seit Siegfrieds Tod versteh ich's nur zu wohl. Die Helden nahen. Die Mörder. Davon still. Kommt jetzt. Kommt. Ihr um zu grüßen. Um zu warnen, ich. Hast du ihr, Rüdiger, nichts insgeheim gelobt? Hätte ich's getan, so müsste ich's wohl verschweigen. Ich glaub es doch. Der Umsprung war zu rasch. Erst war sie durch die Werbung tief gekränkt, dann war ihr's plötzlich recht. Und wenn es wäre, kann sie verlangen, was man weigern muss? Wer weiß. Doch mir ist's gleich. Wer weiß. Frau Kriemhild weint noch Tag und Nacht. Ich bin gekommen, um euch das zu sagen. Ich kenne das. Wohl mag ein Weib, das schwer beleidigt ist, auf Rache sinnen und in blutigen Plänen uns alle überbieten. Kommt der Tag, wo sich ein Arm für sie erheben will, so hält sie selbst mit Zittern ihn zurück und ruft, noch nicht. Kann sein. Seid auf der Hut, ihr stolzen Nibelungen. und wähnt nicht, dass ein jeder da die Zunge jetzt für euch braucht. Den Arm auch brauchen darf. Hört ihr's? Das sprach Herr Dietrich von Bern. Was tut's? Die Hilfe ist bei der Hand. Wie das? Du gehst zurück. Zurück? Jawohl, du meldest meiner Mutter, was hier geschah, damit sie Betten stopft. Und freust dich, dass du uns gerettet hast. Denn die Gefahr, vor der du ewig warnst, ist nur für dich und nicht für uns vorhanden. Man wird's erfahren, dass man, wenn Hagen Tronje einmal warnt, auf Hagen Tronje hören darf. Warum hört Hagen Tronje denn nicht selbst auf sich und bleibt zurück? Wir haben Mut genug, auch ohne ihn das grause Abenteuer zu wagen, das in einer Schwester Armen sein Ende finden wird. Wenn uns nicht gar zuletzt ein Kuss von unserem Schwäher droht. Hoho, ich bin wohl noch zu jung zum Sterben. Es ist mir nur um dich und nicht um mich. Es ist dir nicht allein um mich. Du willst nicht fehlen, wo man spotten könnte. Wo bleibt er denn? Er fürchtet sich doch nicht. Nun, was dich treibt, das treibt doch mich. Ich will nicht warten, bis der Heunenkönig mir ein Spinnrad schickt. Ja, wenn die Norne selbst mit aufgehobenem Finger mich betreute. Ich wiche keinen Schritt zurück. Und du bist unser Tod. Wenn's drunten wirklich steht, wie du es uns prophezeist. Doch komm nur, Tod. So wagt er's ungeladen. Hagen Tronje, ich kannte dich. Er zieht voran und führt. Greift gleich nach ihren Waffen, Werbel, wenn sie kommen. Ihr wisst, mit List. Es liegt uns selbst daran. Habt ihr denn auch noch Mut, nun ihr sie kennt? Dem Hornisschwarm erlag schon mancher Leu. Weiß Etzel etwas? Nein. Und doch wohl, ja. Es ist nur... Was? Auch in der Wüste ehren wir einen Gast. Ist Gast, wen keiner lud? Bei uns sogar der Feind. Vielleicht ist alles nicht nötig. Hier wird König Gunther frei. Und wenn sich in Burgund der Henker findet, so brauche ich die heunschen Rächer nicht. Doch, Königin... Euch halte ich auch dann, was ich euch schwur. Der Nibelungenhort ist euer, wenn er liegt. Ich frage nicht, durch wen er fiel. Auch wenn wir nichts getan? Trotz Etzels Zorn, dein bis zum Tod dafür. Habt ihr die Königin Burgunds gesehen? Die sieht kein Mensch. Auch nicht von ihr gehört. Die wunderlichsten Reden gehen um. Was denn für Reden? Nun, es wird geflüstert, dass sie in einem Grabe haust. Und doch nicht tot? Sie hat es gleich nach dir bezogen, fort in der Nacht, nach Wochen erst entdeckt und nicht mehr wegzubringen. Sie, Brunhild, in Siegfrieds heiliger Ruhestatt. So ist? Vampir. Am Sarge kauernd. Teufelskünste im Sinn. Kann sein. Allein im Auge Tränen und mit den Nägeln bald ihr Angesicht zerkratzend, bald das Holz. Da seht ihr es selbst. Der König gab Befehl, sie einzumauern, doch eilig setzte ihre graue Amme sich in die Tür. Die treib ich wieder aus. Und meine Mutter schickt mir diese Locke und fügte nicht ein einziges Wort hinzu. So ist's. Sie soll mich mahnen, denke ich mir, dass ich die Brüder nicht zu lange halte. Es mag wohl sein. Sie ist so weiß wie Schnee. Doch hätte sie gewiss nicht dran gedacht, wenn sie ihr Traum nicht so geängstigt hätte, denn sie betrieb die Reise selbst mit Fleiß. Was für ein Traum? Sie sah die Nacht, bevor wir ziehen sollten, alle Vögel tot vom Himmel fallen. Welch ein Zeichen. Nicht? Die Kinder scharten sie mit ihren Füßen zusammen, wie im Herbst die dürren Blätter. Und ihre Träume gehen immer aus. Das ist ein Pfand. Du jubelst? Sie erschrak und schnitt, als wir zu Pferde steigen wollten, vom greisen Haupt die Locke sich herunter und gab sie mir, wie einen Brief für dich. Nun richtet euch. Das Netz ist schon gestellt. Ich kann dich wohl verstehen.

Nun, er wäre auch blind, wenn er es nicht sähe, wie sich die Gesichter um uns verdunkeln. Und die Besten eben am meisten. Komm, setz dich nieder. Fängt's hinter dir zu trippeln an, so huste, dann wirst du es laufen hören. Denn sie werden als Mäuse kommen und als Ratten gehen. Siehst du, dort sitzen sie. Sie sehen nicht aus, als wollten sie zu Bett. Und wenn ich winke, stürzt meine ganze Schar heran. Wie groß ist die? An 1000. Geh, dass sie sich nicht regen. Tun die Deinen dir plötzlich wieder leid? Du blöder Tor. Die Klatsch der Tronja, die allein zusammen, indes der Spielmann seine Fiedel streicht. Du kennst die Nibelungen nicht. Hinweg. So geht's nicht mehr. Nein, das vom Totenschiff, das letzte, wie der Freund den Freund ersticht und dann die Fackel. Das geht morgen los. Mein Freund, wir sind auf deinem Totenschiff. Von allen 32 Winden dient uns keiner mehr. Ringsum die wilde See und über uns die rote Wetterwolke. Was kümmert's dich, ob dich der Hai verschlingt, ob dich der Blitz erschlägt? Das gilt ja gleich. Und etwas Besseres sagt dir kein Prophet. Drum stopfe dir die Ohren zu wie ich und lass dein innerstes Gelüsten los. Das ist der Todgeweihten letztes Recht. Schwarz war's zuerst. Es blitzte nur bei Nacht. Wie Katzen, wenn man sie im Dunkeln streicht. Da rissen sich zwei Kinder um ein Stück. Sie warfen sich in ihrem Zorn damit und eines traf das andere zu Tod. Er fängt was Neues an. Nur zu, nur zu. Nun ward das Feuer gelb. Es funkelte. Und wer es erblickte, der begehrte sein und ließ nicht ab. Dies habe ich nie gehört. Er träumt wohl. Da gibt es wildern Streit und giftgen Neid. Mit allen Waffen kommen sie. Sogar dem Pflug entreißen sie das fromme Eisen und töten sich damit. Was meint er nur? In Strömen rinnt das Blut. Und wie es erstarrt, verdunkelt sich das Gold, um das es floss und strahlt in hellem Schein. Aha, er meint das Gold. Schon ist es rot und immer röter wird's mit jedem Mord. Auf, auf, was schont ihr euch? Erst wenn kein Einziger mehr am Leben ist, erhält's den rechten Glanz. Der letzte Tropfen ist nötig wie der erste. Oh, ich glaub's. Wo blieb's? Die Erde hat es eingeschluckt und die noch übrig sind, zerstreuen sich und suchen Wünschelruten. Töricht Volk, die gierigen Zwerge haben's gleich erhascht und hüten's in der Tiefe. Lasst es dort, so habt ihr ewigen Frieden. Wachst du auf? Umsonst, umsonst, es ist schon wieder da. Und zu dem Fluch, der in ihm selber liegt, hat noch ein neuer sich hinzugesellt. Wer es je besitzt, muss sterben, ehe es ihn freut. Er spricht vom Hort, nun ist mir alles klar. Und wird es endlich durch den Wechselmord auf Erden herrenlos, so schlägt ein Feuer daraus hervor mit zügelloser Glut, das alle Meere nicht ersticken können, weil es die ganze Welt in Flammen setzen soll. Wer naht sich da? Es ist die Fürstin selbst. Geht die so spät zu Bett? Komm, stehen wir auf. Was fällt dir ein?

ihr Vetter. Doch warum noch jetzt in Harnisch? Das ist Brauch bei uns, wenn wir auf Feste gehen. Wir tanzen nur nach dem Geklirr der Degen. Und wir hören sogar die Messe mit dem Schild am Arm. Die Sitte ist besonders. Das Gewissen verlangt es so. Dank, edle Wirtin, Dank. Wo sind denn meine Knechte? Wohl versorgt. Mein Bruder steht für sie. Und ich stehe für meinen Koch. Das ist das Wichtigste. Der leistet wirklich viel. Ich hörte auf der Heune, haue vom lebendigen Ochsen sich eine Keule ab und reite sich sie mürbe unterm Sattel. Das geschieht, wenn er zu Pferde sitzt und wenn es an Zeit gebricht, ein lustiges Feuer anzumachen. Im Frieden sorgt er auch für seinen Gaumen und nicht bloß für den undankbaren Bauch. Schon gestern Abend habe ich das bemerkt. Und solch ein Saal dabei. Auf dieser Erde kommt nichts dem himmlischen Gewölb so nah. Man sieht sich um nach dem Planetentanz. Den haben wir nun freilich nicht gebaut. Es ging mir wunderlich auf meinem Zug. Als ich ihn antrat, war ich völlig blind. Ich schonte nichts, ob Scheune oder Tempel, Dorf oder Stadt, ich warf den Brand hinein. Doch als ich wiederkehrte, konnte ich sehen. Und halbe Trümmer, um die letzte Stunde mit Sturm und Regen kämpfend, drangen mir das Staunen ab, dass ich dem Bau versagte, also noch stand in seiner vollen Pracht. Das ist natürlich. Sieht man doch den Toten auch anders als den Lebendigen und gräbt ihm mit demselben Schwert ein Grab, mit dem man kurz zuvor ihn niederhieb. So hatte ich auch dies Wunderwerk zerstört und fluchte meiner eigenen Hand, als ich ihn Schutt nach Jahren wieder vor mir sah. Da aber trat ein Mann zu mir heran, der sprach, ich hab's das erste Mal erbaut, es wird mir auch das zweite Mal wohl glücken. Den nahm ich mit und darum steht es hier. Wo bleiben aber heute die Geiger nur? Es ist ja einer da, der alle anderen zum Verstummen bringt. So spielt denn auf, Herr Volker. Sei es darum. Nur sagt mir, was ihr hören wollt. Sogleich. Seht ihr dies Kind, das mehr der Kronen erbt, als es auf einmal Kirschen essen kann? So singt und spielt zu seinem Ruhm und Preis. Nun, Vettern, ist der Junker groß genug für seine Jahre? Gebt ihm erst herum, dass wir ihn recht besehen. Ja, mach du den Hof, mein Sohn, bis man ihn dir macht. Nun, Herr Hagen? Ich möchte schwören, er lebt nicht lange. Ist er denn nicht stark? Ihr wisst, ich bin ein Elfenkind und habe davon die Totenaugen, die so schrecken. Doch auch das doppelte Gesicht. Wir werden bei diesem Junker nie zu Hofe gehen. Das spricht wohl nur dein Wunsch. Macht ihr es gut, Herr Volker. Stimmt nicht länger. Der junge König nimmt's noch nicht genau. Schmeckt's denn heute so gut? Nur immer zu, die Zeche ist bezahlt. Dankwart, was ist geschehen? Von allen den Burgunden, die ihr mir anvertrautet, ist nicht einer am Leben mehr. Das war für euren Wein. Du triefst von Blut. Das ist nur roter Regen. Du siehst, es quillt nicht nach. Doch alle anderen sind hin. Das Kind? Mein Kind? Er bricht es um. Nun, lass denn sehen. Wer Totengräber ist? Ich! Ich wusste nichts vom Mord an euren Knechten und hätt ihn so bestraft, dass ihr mir selbst ins Schwert gefallen wärt. Dies schwöre ich euch. Dies aber auch. Jetzt seid ihr aus dem Frieden der Welt gesetzt und habt zugleich die Rechte des Kriegs verwirkt.